Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Heute ist Samstag, der 28.03.2020 und ja, das ist jetzt die 13. Folge, die ich hier aufnehme. Mittlerweile versuche ich das ja täglich und habe das bisher auch gut einhalten können. Ich berichte hier als Berufsschullehrer aus dem Ruhrgebiet, genauer aus Bochum. Und ich schildere so ein bisschen meine Eindrücke, die sich jetzt durch die Schulschließung während der Corona-Pandemie ergeben haben. Heute möchte ich mal darüber reden, was ich gelernt habe, was ich dazugelernt habe. Da gab es nämlich gestern eine Sitzung mit Schülern, die ich spontan angesetzt habe. Das bedeutet, ich habe eigentlich gar keinen Unterricht gehabt bei denen, sondern ich habe die nur alle 14 Tage. Hab dann aber eine Stunde vorher einfach mal bei Teams reingeschrieben, hier gibt es eine Besprechung, wer Lust hat, kann vorbeikommen und das so als eine Art Show-and-Tell-Sitzung konzipiert. Ja, das ist so ein Format, was, glaube ich, mehr so aus dem amerikanischen Raum kommt, in der man seine Produkte zeigt. In diesem Falle ging es um Software, also um Programme, die sie erstellt haben und ja, einfach mal zeigen, was sie so Tolles gemacht haben. Ich konnte aber auch Fragen beantworten und ja, an dieser Stelle war das einfach eine ganz offene Runde. Ja, was hat sich rausgestellt? Es war am Anfang nur ein Schüler da, dann kamen zwei, drei, vier und so langsam trudelten alle irgendwie ein. Und am Anfang ging es auch gar nicht so sehr um die Softwareentwicklung, sondern um alles Mögliche. Man ist so ins Plaudern gekommen über zum Beispiel einen Avatar, was ein Schüler hatte, über verschiedene Memes, also in diesem Falle war es jetzt zum Beispiel Pepe the Frog, ein grüner Frosch, der irgendwann mal aus einem Comic entsprungen ist und in der Meme-Kultur so eine kleine eigene Entwicklung genommen hat, der auch bei der Präsidentschaftswahl eine Rolle gespielt hat. Und so habe ich irgendwie ja ein bisschen über dieses Meme zum Beispiel mit den Schülern gesprochen. Das hat sich aber auch tatsächlich ganz spontan entwickelt. Genauso habe ich ein bisschen was erfahren über den Alltag der Schüler, was machen die jetzt so gerade, was treibt sie um, wie arbeiten sie? Also was nicht verwunderlich ist, ist, dass sie jetzt sehr lange aufbleiben. Ein Schüler hatte sogar durchgemacht, also der war am nächsten Morgen dann einfach da und wollte dann gegen Nachmittag erst schlafen gehen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass sie die ganze Zeit nur gezockt hatten. Also ein Schüler hatte zum Beispiel auch bis 2 Uhr nachts programmiert. Und das hatte mich natürlich extrem gefreut und ich habe ihn dann nochmal gefragt, sag mal, was hast du denn da so gemacht? Und ja, er hat dann auch in einer Sprache, die wir an der Schule nicht mehr einsetzen, C++, hat er so eine Erweiterung für ein Spiel konzipiert und erstellt. Das hieß, glaube ich, Metin 2, wenn ich mich da recht erinnere, aber legt mich nicht drauf fest. Es ist so eine Art Live-Rollenspiel, wo man in einer Welt herumläuft und er hat da ein Shop-System integriert. Also man kann da ja Gegenstände kaufen, handeln, tauschen und die haben Eigenschaften, die haben ein Aussehen und da gibt es, glaube ich, auch irgendwie schon etwas, das hat er, glaube ich, angepasst oder er hat es dann auch selbst entwickelt, da war ich mir jetzt nicht ganz so sicher, es lief auch alles irgendwie nicht direkt und war auch, glaube ich, ein recht kompliziertes Setup mit einer Serverkomponente, die auf einem FreeBSD in einer virtuellen Maschine lief und ja, es wirkte alles doch schon ein bisschen komplizierter. Dann haben wir uns mal so ein bisschen die Datenbankstruktur zum Beispiel angeschaut, wie das Ganze abgelegt ist, ob das jetzt klug oder nicht klug ist, denn das war zum Beispiel in keiner Form normalisiert, das heißt, ist nicht so gut anpassbar und nicht so gut erweiterbar. Man musste also, wenn man eine kleine Änderung vornehmen wollte, tatsächlich am Datenbankschema etwas ändern und ja, auf diese Art und Weise sind wir dann einfach so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Fand ich ganz interessant. Schön, dass ich da auch mal einen Einblick dann gewinnen konnte. Und ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, der zweite Punkt ist, dass ich jetzt mal auch ein bisschen experimentiere, den Podcast auf eine andere Plattform hochzuladen. Ich probiere das jetzt mal mit YouTube. Da scheinen auch Podcasts sich zu tummeln. Für mich ist das nicht so richtig klug, einen Podcast bei YouTube sich anzuschauen. Ich will aber einfach mal schauen und gucken, wie viele Menschen erreicht man damit. Und das auch mal so ein bisschen vergleichen mit der regulären Verbreitungsplattform. Vielleicht ist das so die Stelle, wo man dann noch Zuhörer mit einsammelt, die man sonst nicht bekommt. Wenn du das jetzt also gerade gerade hier bei YouTube siehst, lass einfach mal so einen Kommentar unter dem Video da oder bei Twitter, das ist mir eigentlich egal. Würde mich einfach mal interessieren, ob das tatsächlich auch bei YouTube eine Verbreitung findet. Gut, ja. Ansonsten, morgen ist Sonntag. Ich bin mir noch unsicher, ob ich da tatsächlich einen Podcast produziere, denn ich weiß nicht, ob ich bis dahin so viel wesentliche Neuigkeiten habe, aber vielleicht fällt mir etwas ein. So ein paar Sachen habe ich da noch im Petto und bis dahin wünsche ich euch auf alle Fälle erstmal noch einen schönen Rest Samstag. Es ist ja sehr sonnig und warm draußen. Kann man sich vielleicht ein bisschen auf den Balkon legen, wenn man einen hat, oder mal ein bisschen im Wald spazieren gehen, alleine oder zu zweit, darf man das ja noch. Also bleibt alle schön gesund und munter, wascht euch schön die Hände und wir hören uns auch. Auf jeden Fall, bis bald.